Erster Job, der Sohn der Zeruja, bemerkte, dass der König Absalom sehr mochte. Zweiter Job schickte nach Tekoa und ließ eine kluge Frau holen. Er sagte zu ihr, Tiuso, als ob du trauerst, zieh Trauerkleider an und benutze kein Öl. Verhalte dich wie eine Frau, die schon lange um einen Toten trauert. Dritter dann geht zum König und spricht zu ihm. Job sagte ihr genau, was sie sagen sollte. Vierter die Frau aus Tekoa ging zum König, warf sich vor ihm auf den Boden und rief, hilf mir doch, König, hilf mir. Fünfter der König fragte sie, was ist mit dir? Sie antwortete, ich bin eine Witwe, mein Mann ist gestorben. Sechster deine Dienerin hatte zwei Söhne. Sie stritten sich auf dem Feld und niemand war da, um sie zu trennen. So schlug der eine seinen Bruder und tötete ihn. Siebter plötzlich stand die ganze Familie gegen deine Dienerin auf und rief, gib den Brudermörder heraus, damit wir ihn töten können für das Leben seines Bruders. Wir wollen auch den Erben ausrotten. Sie wollen meine letzte Hoffnung auslöschen, damit mein Mann keinen Namen und keine Nachkommen mehr auf der Erde hat. Achter der König antwortete der Frau, geh nach Hause, ich werde mich um deine Sache kümmern. Neunter da sagte die Frau aus Tekoa zum König, die Schuld soll auf mir und meiner Familie liegen, mein königlicher Herr. Aber der König und sein Thron sollen rein sein. Zehnter der König antwortete, bring den zu mir, der dich bedroht hat. Er soll dich nicht mehr belästigen. Elfter sie sagte, möge der König doch an den Herrn, seinen Gott, denken, damit der Bluträcher nicht noch mehr Schaden anrichtet und mein Sohn nicht getötet wird. Er sprach, so wahr der Herr lebt, kein Haar deines Sohnes soll zu Boden fallen. Zwölfter nun sagte die Frau, darf deine Dienerin noch ein Wort zu meinem königlichen Herrn sagen? Er antwortete, sprich. Dreizehnter die Frau sagte, warum denkst du so etwas gegen das Volk Gottes? Wenn der König diese Entscheidung trifft, urteilt er über sich selbst, weil er seinen verstoßenen Sohn nicht zurückruft. Vierzehnter denn wir müssen alle sterben und sind wie Wasser, das auf die Erde gegossen wird und das man nicht wieder aufnehmen kann. Gott nimmt das Leben nicht einfach weg, sondern er überlegt, wie ein Verbannter nicht länger verbannt bleiben muss. 15. Ich bin gekommen, um meinem königlichen Herrn dies zu sagen, weil die Leute mir Angst machten. Da dachte deine Dienerin, ich will es dem König vortragen, vielleicht wird der König den Wunsch seiner Dienerin erfüllen. 16. Denn der König wird zustimmen, seine Dienerin aus den Händen des Mannes zu befreien, der versucht, mich und meinen Sohn auszulöschen. 17. Daher dachte deine Dienerin, das Wort meines königlichen Herrn soll mich beruhigen, denn mein königlicher Herr ist wie ein Engel Gottes, weil er Gutes und Schlimmes hört. Und der Herr, dein Gott, sei mit dir. 18. Nun begann der König und sprach zu der Frau, verheimliche mir nichts von dem, was ich dich fragen will. Die Frau antwortete, mein königlicher Herr soll nur sprechen. 19. David fragte, ist Job in dieser ganzen Sache beteiligt? Die Frau antwortete, so wahr du lebst, mein königlicher Herr. Man kann nichts verbergen, was mein königlicher Herr gesagt hat. Ja, dein Diener Job hat mir den Auftrag gegeben und mir alle diese Worte in den Mund gelegt. 20. Dein Diener Job hat so gehandelt, um der Sache einen anderen Anschein zu geben. Aber mein Herr ist so weise wie ein Engel Gottes, denn er weiß alles, was auf der Erde geschieht. 21. Daraufhin sprach der König zu Job, gut, ich will diesem Wunsch nachkommen. Geh also und hol den jungen Mann Absalom zurück. 22. Da warf sich Job mit dem Gesicht zur Erde, huldigte dem König und beglückwünschte ihn. Und Job rief, heute weiß dein Diener, dass mein königlicher Herr mir gnädig ist, weil der König den Wunsch seines Dieners erfüllt hat. 23. Danach machte sich Job auf den Weg nach Gesur und brachte Absalom nach Jerusalem zurück. 24. Der König aber sagte, er soll nach Hause gehen, aber er darf mich nicht sehen. Da ging Absalom nach Hause und sah den König nicht. 25. In ganz Israel gab es keinen Mann, der so schön war wie Absalom. Man konnte ihn nicht genug loben, denn von Kopf bis Fuß hatte er keinen Fehler. 26. Und wenn er sich die Haare schneiden ließ, wogen seine Haare sehr viel, etwa 200 Schekel nach königlichem Gewicht. 27. Absalom hatte drei Söhne und eine Tochter namens Tamar. Sie war eine sehr schöne Frau. 28. So wohnte Absalom 2 Jahre lang in Jerusalem, ohne den König zu sehen. 29. Dann schickte Absalom zu Job, um ihn zum König zu schicken. Aber Job weigerte sich, zu ihm zu kommen. Absalom schickte ein zweites Mal, aber Job weigerte sich wieder. 30. Da sagte er zu seinen Dienern, seht, Job hat ein Feld neben meinem, auf dem Gerste wächst. Geht hin und steckt es in Brand. Absaloms Diener steckten das Feld in Brand. 31. Nun ging Job zu Absalom ins Haus und fragte ihn, warum haben deine Diener mein Feld in Brand gesteckt? 32. Absalom antwortete Job, ich habe dich rufen lassen und dir gesagt, komm her, ich möchte dich zum König schicken mit der Botschaft, warum bin ich überhaupt aus Gesur zurückgekommen? Es wäre mir lieber gewesen, ich wäre noch dort geblieben. Aber jetzt will ich den König sehen. Wenn ich schuldig bin, soll er mich töten. 33. Nun ging Job zum König und erzählte es ihm. Der König ließ Absalom rufen. Absalom trat vor den König, warf sich mit dem Gesicht zur Erde nieder, und der König küsste Absalom.